Nachts gelten nach wie vor die Vorschriften über die Verdunkelung und die Schulen der Hauptstadt bleiben bis auf Weiteres geschlossen. So wird auch morgen am Weltkindertag die Jugend in Zagreb zu Hause bleiben müssen. Von dem Bericht über den Kämpfen im Lande zu den diplomatischen Bemühungen um einen Frieden für Jugoslawien. Guten Abend. Ursachenforschung mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Der Bundestag debattiert über Ausländerfeindlichkeit. Medienspektakel, Schalks Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss. Neuer Streit um Finanzierung einer Pflegeversicherung. Tarifeinigung für öffentlich Bedienstete in Ostdeutschland. Mosambiks Präsident sucht um weitere deutsche Hilfe nach. Rede von Bundesaußenminister Genscher vor der UNO zur künftigen Rolle Deutschlands. Weltsicherheitsrat berät über Jugoslawien-Resolution. Waffenstillstand in Kroatien weiter brüchig. Und rumänische Bergarbeiter wieder auf dem Marsch. Dass Hoyerswerda mit den Ausschreitungen gegen Ausländer in einem Asylantenwohnheim nicht der letzte Fall von praktiziertem Ausländerhass bleiben würde, war zu befürchten. Die letzten 24 Stunden haben den traurigen Beweis dafür geliefert, mit Vorfällen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Dass die Politik oder genauer gesagt das verbale Verhalten von Politikern auch nicht gerade dazu beiträgt, das emotionsbeladene Thema der Ausländer- und Asylpolitik zu versachlichen, zeigte sich am Nachmittag im Bundestag, wo die Gemeinsamkeit der Parteien sich fast darauf beschränkte, die Gewalt zu verurteilen. Dieter Kopp. Zwei Tage vor dem Asylspitzengespräch bei Bundeskanzler Kohl haben die Parteien in Bonn heute noch einmal ihre Positionen in der Ausländer- und Asylpolitik markiert. Grundlage war eine einstündige Debatte des Bundestages, die unter dem Eindruck der menschenverachtenden Übergriffe von Hoyerswerda beschlossen worden war. Die Aussprache wurde leidenschaftlich und mit Schärfe geführt. Auf der Anklagebank fand sich bevorzugt die Union wieder, so im Redebeitrag des sozialdemokratischen Abgeordneten Schreiner. Niemand kann aber auch bestreiten, und damit bin ich bei meinem Punkt, dass die CDU-CSU, führende Vertreter ihrer Parteien, um kleiner parteitaktischer Vorteile willen, in der Asyl- und Ausländerbewegung eine Politik der verbrannten Erde treibt, die völlig unverantwortlich ist. Die schüren und befördern bewusst nationalistische Stimmungen. Die wecken Erinnerungen an die finstersten Kapitel deutscher Vergangenheit. Der Ton war gereizt in der Aussprache, auch und selbst bei Bundesinnenminister Schäuble, der beklagte, dass die Bürger den Politikern nicht mehr zutrauten, mit dem Problem fertig zu werden. Verantwortungsvolles Handeln sei gefragt, erklärte Schäuble und weiter. Wer das verantwortliche Handeln vermissen lässt, wird am Ende Ausländerfeindlichkeit ernten. Und darauf haben wir seit Jahr und Tag hingewiesen. Na, wir machen doch überhaupt keine Angst, sondern wir sagen seit Jahr und Tag, dass es auf Dauer nicht hinzunehmen sein wird, dass das Grundrecht auf Asyl bei politischer Verfolgung immer mehr zum Tor wird, bei dem die Politik der notwendigen Zuzugsbegrenzung in der Bundesrepublik Deutschland unterlaufen wird. Und wer den Menschen eine Antwort auf ihre Sorge verweigert, macht sich genauso schuldig wie derjenige, der in seinem Reden die Folgen seines Redens nicht bedenkt. Aber hören wir doch mit der Schuldzuweisung auf. Schuldzuweisungen allerdings dominierten heute im Plenum. Das Aufeinanderzugehen war nicht Sache der Matadore. So warf etwa der Abgeordnete Schulz vom Bündnis 90 Grüne der Bundesregierung vor, mit ihrer Ausländer- und Asylpolitik in eine Sackgasse geraten zu sein. Burkhard Hirsch von den Freien Demokraten gab in einer von viel Beifall unterbrochenen Rede die Losung aus, unsere Bereitschaft, politisch Verfolgte aufzunehmen, dürfe nicht zur Beute von Gewalttätern werden. Seine Parteifreundin, die künftige Ausländerbeauftragte Cornelia Schmalz-Jakobsen, übte Kritik daran, welche Schlussfolgerungen Sachsen und sein Ministerpräsident Biedenkopf aus den beschämenden Vorgängen in Hoyerswerda gezogen wissen wollen. Wörtlich: Der Vorschlag des Ministerpräsidenten von Sachsen, Herrn Biedenkopf, hier keine Ausländer mehr aufzunehmen, halte ich für das falsche Signal. Das muss doch verstanden werden als ein Einknicken, als ein Zurückweichen vor der Gewalt. Und mehr noch, es schafft innerhalb der Bundesrepublik neue Feindbilder, Westdeutsche gegen Ostdeutsche. Wir haben gemeinsame Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen müssen. Und ich bin ganz sicher, es gibt mehr Leute, die sich schämen, es gibt mehr Leute, die Anstand haben, als die Beifall spenden. Gregor Gysi von der PDS bedauerte, dass es bisher keine Demonstrationen gegen Ausländerfeindlichkeit mit dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten an der Spitze gegeben habe. Das sage viel über die Stimmung im Lande aus. In einem hatte Wolfgang Schäuble zuvor den Nagel auf den Kopf getroffen. An dieser Debatte, so hatte er analysiert, könne niemand im Hause Freude haben. Hoffnungen auf eine Rückkehr zur Sachlichkeit, auf einen Konsens beim Spitzengespräch am Freitag, lassen sich daraus wahrlich nicht ableiten. Ausländerfeindliche Ausschreitungen in den letzten 24 Stunden, wiederum schwerpunktmäßig in den neuen Bundesländern, aber auch in Münster. Hier gab es 2 Verletzte. Am Telefon Gunnar Sohn vom Allensbach-Institut. Herr Sohn, guten Abend. Die landläufige Meinung ist ja, und die Vorfälle scheinen das auch zu bestätigen, und es klang ja auch etwas in der Bundestagsdebatte an, dass die Ausländerfeindlichkeit in Ostdeutschland besonders ausgeprägt ist. Als Erbe und Folge von 40 Jahren SED-Politik wurde sie bezeichnet. Eine vom Allensbach-Institut vorgenommene Untersuchung kommt zu einem anderen Ergebnis. Zu welchem? Ja, man sollte sich davor hüten, Hoyerswerda zu verallgemeinern oder induktiv vorzugehen in der Betrachtung dessen, was da passiert ist, also vom Besonderen zum Allgemeinen zu gehen. Man sollte auch nicht punktuelle Messungen vornehmen, denn man weiß, dass häufig Demoskopie auch Echodemoskopie ist, also Medienwirklichkeit darstellt. Und derzeitig ist dieses Thema ja sehr aufgeladen, und insofern muss man eine langfristige Analyse anstellen. Und in unserer Trendanalyse, die wir ja nun auch in den neuen Bundesländern seit langer Zeit vornehmen, können wir nicht entdecken, dass es eine extreme Ausländerfeindlichkeit gibt. Im Gegenteil, wenn nach den Sorgen gefragt wird, die die Menschen bewegt, dann wird diese Sorge vor Ausländern sogar weniger in Ostdeutschland weniger geäußert als in Westdeutschland. Also es rangiert auf den unteren Plätzen, und man kann nicht so einfach pauschal sagen, es gäbe Ausländerfeindlichkeit und man müsse nur alle Ostdeutschen auf die Anklagebank stellen. Aber ich kann Sie da nur mit einer anderen Umfrage konfrontieren, die von der Tageszeitung Junge Welt in Auftrag gegeben wurde, und da heißt